Erster Jeremia schreibt einen Brief von Jerusalem nach Babel. Er schreibt an die Anführer und das Volk. Zweiter, das war nach der Reise von König Jechonja. Auch die Beamten und Handwerker waren weg. Dritter, Eleasar und Gemaria brachten den Brief nach Babel. König Zedekia schickte sie zu König Nebukadnezar. Vierter, Gott sagt zu allen Gefangenen in Babel, ich habe euch dorthin geschickt. Fünfter, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst das Obst. Sechster, heiratet und bekommt Kinder. Eure Kinder sollen auch heiraten. Ihr sollt dort viele werden. Siebter, helft der Stadt, in der ihr lebt. Betet für die Stadt zu Gott. Dann geht es euch gut. Achter, Gott sagt, hört nicht auf falsche Propheten. Glaubt nicht an ihre Träume. Neunter, sie sagen Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Zehnter, Gott sagt, ihr bleibt 70 Jahre in Babel. Dann helfe ich euch. Ich bringe euch zurück. Elfter, ich kenne meine Pläne für euch. Es sind gute Pläne. Ich gebe euch Hoffnung. Zwölfter, dann werdet ihr zu mir rufen. Ihr werdet beten und ich höre euch zu. Dreizehnter, ihr werdet mich suchen und finden. Ihr müsst mich von ganzem Herzen suchen. Vierzehnter, ich lasse mich von euch finden. Ich bringe euch aus allen Ländern zurück. Ihr kommt nach Hause. Fünfzehnter, ihr sagt, Gott hat uns Propheten in Babel gegeben. Sechzehnter, aber Gott spricht über den König in Jerusalem. Er spricht über das Volk in der Stadt. Siebzehnter, Gott sagt, ich schicke Krieg, Hunger und Krankheiten. Sie werden wie schlechte Früchte sein. Achtzehnter, ich jage sie mit dem Schwert und Hunger. Alle Menschen werden Angst haben. Sie lachen über sie. Neunzehnter, denn sie haben nicht auf meine Worte gehört. Ich habe oft meine Diener geschickt. Aber ihr hörtet nicht. Zwanzigster, hört jetzt das Wort von Gott. Das gilt für alle Gefangenen in Babel. 21. Gott spricht über Ahab und Zedekia. Sie erzählen Lügen. König Nebukadnezar wird sie töten. 22. Alle Gefangenen nutzen ihren Namen als Fluch. Der König von Babel hat sie verbrannt. 23. Sie haben böse Dinge getan. Sie haben gelogen und falsche Worte gesagt. Ich weiß das alles. 24. Sag auch etwas zu Semaja aus Nainalam. 25. Gott sagt, du hast Briefe in deinem Namen geschrieben. Du hast sie an das Volk geschickt. 26. Du sagst, Gott hat dich zum Priester gemacht. Du sollst falsche Propheten einsperren. 27. Warum hast du Jeremia nicht gestoppt? Er redet wie ein Prophet bei euch. 28. Er hat uns eine Nachricht geschickt. Er sagt, baut Häuser und pflanzt Gärten. 29. Der Priester Zephania lasst diesen Brief Jeremia vor. 30. Da sprach Gott wieder zu Jeremia. 31. Schick eine Nachricht an alle Gefangenen. Semaja hat euch Lügen erzählt. Ich schickte ihn nicht. 32. Gott sagt, ich bestrafe Semaja und seine Familie. Er sieht das Gute nicht. Er war gegen Gott.